Ja, herzlich willkommen zu Schnickschnack. Ich wollte gerade sagen, ich bin auf verlorenem Posten, aber ich habe es geschafft, eine Moderatorenlegende einzuladen, den allseits beliebten Klaus Karaut. Ich bestehe drauf, dass ich so tituliert werde. Klaus, ist die letzte Sendung Schnickschnack und der Chris hat sich wieder beim Fußballspielen das Gelenk geknackt. Ja. Hast du mal zugeschaut, wie der Fußball spielt? Nee, ich traue mich eigentlich gar nicht mehr. Also ich habe gehört, das war ein Desaster. Also ich spiele schon total beschissen Fußball. Also der Sigi Schmiedl, unser Sportlehrer, der hat immer gesagt, der Münich, der muss auf die Bank. Bist du aber nicht auf die Bank gegangen? Doch, ich war sehr folgsam. Ich habe dann gesagt, ja, habe ich nichts dagegen. Bitte. Du hast eine Bankkarriere hinter dir. Ja. Mhm. Ist das schön da drin? Es ist sehr gut. Fühlt sich das gut an? Ja, ich bin Banker. Ja, und der Chris, wie gesagt, also ich glaube, die mussten dann mit dem Hubschrauber kommen. Aha. Haben ihn dann in so ein Waldhospiz hineingeschafft. Ja. Und da liegt er jetzt und lässt euch schön grüßen, liebe Zuhörer. Das nächste Mal schafft das vielleicht, den Ball zu treffen dann auch. Ja, wir haben heute drei Personen noch neben uns im Raum, die alle unter diesem Begriff Artischocken jetzt firmieren hier und wir werden gleich auseinanderklamüsern, was da alles geschieht und was es überhaupt ist, ne? Nach der ersten Musik. Aber lass uns noch mal kurz, was ist für dich so das Erlebnis des Jahres 2016 gewesen? Ach du lieber Gott. Ja, sag doch einfach mal. Hör doch auf. Ja, was denn? Also ziemlich nice fand ich ja die Weltpremiere von Südstadtgeflüster. Ach du liebe Zeit. Was ein sehr guter Film war und auch sehr gut. Und wirft große Schatten voraus, schon mal, muss ich ja sagen. Und das freut mich sehr, dass... Die Fußstapfen sind so groß. Ja, und dass ein Nachfolger schon ordentlich sich die Sprintschuhe angezogen hat und... Ja. Auf dem Weg ist. Ja, also so Rollator-mäßig sprintet quasi. Ja, ja. Ja, schön, weil ich weiß nicht, das war so ein komisches Jahr. Achso. Also weißt du, das war wirklich, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen kann. Deswegen, du weißt ja immer irgendwas zu sagen. Ne? Achso, nee. Also so ein Kommentar zum Jahr. Nee, da bin ich auch sprachlos. Das war einfach nichts. Furchtbar, oder? Also das mit diesen Schafen. Nee. Das war nix. Das mit den Schafen? Die Schafe. Und den Blutwürsten? Ach so. Ja. In Amerika die Blutwürste? Das war furchtbar, oder? Da habe ich gar nichts mitbekommen. Ja. Okay, ja, ich auch nicht. Ich fand es schlimm. Ich glaube, du spielst auf die Präsidentschaftswahl in den USA. Nein, Präsidentschaftswurst. Ah, okay. Ja, wir haben, ich sag jetzt einfach mal, die Artischocken zu Gast. Was sind die Artischocken und wer seid ihr? Vielleicht mal irgendwie, dass ihr das jetzt erklärt. Warum ihr hier seid und was ihr macht. Das ist natürlich gerade die richtige Zeit, um zu erklären, was Artischocken ist. Gerade zu dem Moment, wo wir nur noch 3 Wochen zum Leben haben. Aber das ist gar nicht wahr. Wir werden ewig leben, da sind wir sicher. Wir sind drei heute vom Artischocken-Team. Ich bin der Dimitri, ich mache Theater und einen Haufen anderes Zeug. Und ich bin Artischocken. Hallo, ich bin Alexei, ich bin auch vom Artischocken-Team, ich bin da hauptsächlich, oder nicht hauptsächlich, ich bin Schauspieler und im Artischocken mache ich das Technische, alles was mit Licht und Ton zu tun hat, so. Hallo, ich bin die Lisa, ich bin auch vom Artischocken-Team und vom Russischen Theater Nürnberg, ich bin Schauspielerin und mache in Artischocken recht viel, also Programmkoordination, Bad, putzen, fotografieren, also alles, was anfällt. Party machen. Party machen, nicht zu vergessen. Apropos putzen, habe ich auch schon mitgemacht. Ja, jetzt haben wir die Namen. Ihr sagt es jetzt so selbstverständlich, die Artischocken da und do da. Bestimmt, wenn wir Zuhörer hier haben... sind bestimmt auch ein paar unter Ihnen, die das noch nie gehört haben, die zumindest jetzt an eine Art Gemüse denken und nicht genau wissen, was das jetzt bedeutet, wenn jetzt einer von euch sagt, ich bin Artischocken oder was bedeutet die Artischocken? Das ist, wie gesagt, das ist ein sehr kompliziertes Organismus. Das sind eigentlich gar nicht die Artischocken, sondern das ist das Artischocken. Das ist der, so wie wir das nennen, der Raum für Musik, Theater und Ideen. Es ist eine kulturelle Zwischennutzung im ehemaligen Kaufhof am Aufsichtsplatz, nicht von uns entstanden ist, sondern wir haben das vererbt von Gerhard Pfaul, der das ins Leben gerufen hat vor knapp 4 Jahren, glaube ich. Und 2016 haben wir das übernommen als Verein und haben das brav geführt und ganz, ganz unterschiedliche Musik, Theater, Ideen, Kunstrichtungen zusammengeführt, wodurch das Artischocken für uns ein neues Zuhause geworden ist. Genau. Und von dem Namen des Kaufhauses kommt auch der Name Artischocken her. Kann das sein? Also der genau. ehemalige Schocken, der zweite oder? Teil. Absolut. Der Schocken. Das war der Schocken. Genau. Schocken. Das war und in den 20er Jahren, glaube ich. Genau. War das der Schocken und Wortspiel mit Art, nehme ich an. Art ja. und Schocken. Art Artischocken. So. Und auch. Mit Schock. Ja, ich habe mal HGT gesehen im Artischocken und es hatte auf jeden Fall was mit Schockerlebnis zu tun. Es war aber sehr gut. Wir hatten mehrere Schocks in diesem Jahr organisiert und erlebt. Schocks organisiert. Ja. Ja, okay, dann bleiben wir doch gleich mal bei Schock. Was war denn so, ihr habt nochmal kurz zusammengefasst. Also ihr habt jetzt quasi eine Art Kulturzentrum, also habt ihr quasi am Laufen, Artischocken, könnte man sowas Ähnliches wie ein Kulturzentrum, das heißt, ihr macht es möglich, dass Kultur aufgeführt wird, sozusagen. Ist das ein Raum, in dem quasi Platz ist, Musik? Für Kultur. Wenn es auch nicht ganz nach Kultur aussieht. Also Kultur, wir wissen ja Kulturen. Es gibt unendlich viele Kulturen und es unendlich viele Kulturtraditionen. Aha. Also ich glaube, der Schwerpunkt vom Artischocken, also wenigstens von unserer Seite, war immer, dass wir es versuchen, keine Grenzen zu setzen. Bis auf Radikalismus ist bei uns alles geboten und alles erlaubt. Mhm. Es sind ganz unterschiedliche Sachen. Also klar, der Schwerpunkt liegt auf Theater, aber bei uns finden Konzerte statt, Workshops, Kunstausstellungen. Ich kann das sehr lange fortsetzen. Das heißt, alle Künstler, die irgendwie sich zusammenfinden, um zusammen etwas zu erschaffen, zu machen, können das in Artischocken machen. Also rein theoretisch vom Konzept her, wenn ich jetzt quasi angenommen, ich hätte ein Bühnenstück geschrieben für 2 Personen, habe auch einen Kumpel dabei, der das auch mit aufführt, dann könnte ich zu euch kommen und sagen, hier, ich habe ein Konzept, ich könnte 1,5 Stunden Aufführung machen und dann könnte ich bei euch spielen. Oder angenommen, du, Andi, würdest in so einer gotischen Rockkapelle mitspielen mit einer Frau vorne dran und Knochen genau Knochen ja. und sowas ja. und ich sehe, dass ihr anscheinend das letzte Jahr nicht aufgepasst habt auf unser Programm, weil er lächelt, aber das ist nein. nicht zum Lächeln. Nein, verstehst du genau. falsch. Deswegen, für die Hörer. Ich will bloß erklären, was das Konzept ausmacht. Ich will bloß versuchen, das ist so das, also es kommen quasi Leute, die eine Idee haben zu euch und sagen, ich brauche nur eine Bühne. Dann sagt ihr, okay. Wir haben die Bühne, macht mal oder so. Nur, dass ich das als Zuhörer vorstellen kann. Wir haben, wenn mich nichts täuscht, also dieses Empfinden habe ich wenigstens, wir haben immer nach Gleichgesinnten gesucht. Mhm. Und zwar ohne die nicht ganz passenden jetzt irgendwie wegzuwerfen, sondern zu lernen und kennenzulernen und zu checken, ey, das kenne ich gar nicht. Zum Beispiel, ich kannte, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich kannte nie die Seite des Heavy Metal, die so extrem zärtlich ist und so extrem intelligent. Und jetzt kenne ich das und ich liebe die Leute, die bei uns Heavy Metal gemacht haben. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch eine Veranstaltung eingeführt, die Stray Dog Cellar Veranstaltung. Liebst du mir mal die, also quasi das ist eine offene Bühne für streunenden Künstler aller Art. Für Künstler aller Art. Das heißt, jeder, der irgendwie Lust hat, mal zu zeigen, was er so drauf hat, kann zu dieser Veranstaltung kommen, je nach Thema und einfach mal. Also eine offene Bühne. Genau, offene Bühne für alle. Offene Bühne mit ein bisschen theatralischen Akzent, sagen wir mal so, weil wir es immer versucht haben, die Leute dazu zu bringen, nicht nur unter sich zu bleiben in ihrem musikalischen, künstlerischen Ghetto, sondern sich irgendwie zu entfalten und zu sagen, ey, ich habe keine Angst, ich will das einfach und ich fühle mich gut dabei. Mhm. Was auch eine ganz große Chance in sich birgt, weil wenn jeder nur in seinem Terrain bleibt oder in seiner Disziplin, da wird es irgendwann vielleicht langweilig oder man denkt sich, ist es alles, was ich machen kann? Oder die berühmte Echokammer. Ja, genau. Ja, ja. Und gerade wenn sowas wie eine offene Bühne oder so eine Wortbühne oder Kunstbühne oder sowas entsteht, dann kommen ganz viele verschiedene Disziplinen und Genres zusammen und dann das ist also eigentlich ein sehr gesunder künstlerischer Rahmen, der da geschaffen wird. Ich kann ja was erzählen. Ich war vor kurzem öfter mal bei eurer Jam-Session. Es gab eine Zeit, bevor ich studiert habe, wo ich sehr oft auf Jam-Sessions in der Region war, also fast irgendwie einmal in der Woche irgendwo, da gibt es ja verschiedenste. Also im Kofferfabrik war ich öfter oder im Kult gibt es sowas. Aber bei euch war das was ganz anderes als bei den anderen Jam-Sessions, wo ich war. Und zwar war das, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das war wesentlich chaotischer auf der Bühne. Also Jam-Sessions, das ist quasi jeder Musiker, der Lust hat, bringt seine Instrumente mit und alle spielen drauf los. Das hört sich schon mal nach einem relativ, sag ich mal, chaotischen Konzept an, aber das, was ich in Artischocken erlebt habe, habe ich noch nirgendwo sonst auf einer Jam-Session erlebt. Also dann auf einmal haben angefangen, irgendwie Leute auf der Bühne zu tanzen, dann hat alles immer diesen, sag ich mal, diesen... Du auch, ne? Sagen, ich auch natürlich, mit Saxophon. Dann hat irgendwie ein Bass gefehlt, dann hat irgendwie ein Bassist auf dem Keyboard gespielt und alle sind irgendwie durch... Also das war, ich kann es schwer in Worte fassen, aber es war ein ganz eigener Charme da und ich fand das sehr schön und ich bin jetzt sehr traurig, dass ihr gesagt habt, dass ihr ab 30. Jahr dann keine Bühne mehr für diese ganzen Künstler habt. Aber ich darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Yep. Ich wollte bloß erzählen, es hat aber auch immer... Also ich hatte das Gefühl, es hat dieses russische... war mit dabei. Also ihr habt anscheinend eine russische Community bei euch irgendwie. Kommt mir zumindest so vor. Wir sind als russisches Theater Nürnberg in das Artischocken eingezogen sozusagen. Es hat alles damit angefangen, dass wir eine Bühne gesucht haben, wo wir mal unsere Stücke zeigen, spielen können. Und da haben wir Gerhard kennengelernt, der damals bis Ende 2015 noch da regiert hat sozusagen. Und so haben wir ihn kennengelernt und dort aufgetreten. Und ab 2016 hatte er keine Lust mehr gehabt und da haben wir das einfach übernommen. Und so ist das entstanden. Aber wie gesagt, es liegt keine Betonung auf Russisch. Ja, aber ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, anscheinend war das Publikum auch, also das war einfach, es war ein Großteil von Leuten da, die irgendwie einen, sag ich mal, russischen Background hatten irgendwie. Wir haben auch ein paar russische Accessoires stehen. Ja. Und das war auf jeden Fall sehr interessant, dass das auch sich so in die Gesamtstimmung mit übertragen hat und dann eine ganz interessante Mischung entstanden ist auf der Bühne. Und das hat uns, du kannst dir das genau vorstellen, was uns sozusagen auf diesen Weg immer begleitet hat. Wir haben immer vermisst, dass der gewisse deutsche Touch auch dabei ist. Kommt es wirklich Deutsche zu euch? Also, oder? Ja, nee, ich sag mal anders. Wir sind grundsätzlich nicht als Russenclub entstanden. Aha. Das war nie das Ziel. Im Gegenteil, wir haben auch grundsätzlich gesagt, auch bei den theatralischen Aufführungen haben wir gesagt, wir spielen entweder Deutsch und Russisch oder wir spielen mit synchronen Untertiteln und so weiter und so fort. Auch was die Bands angeht, waren da, riskiere ich zu sagen, 70-80% nicht russische Bands in diesem Jahr, wenn nicht mehr. Aber du hast absolut recht, es ist, wenn du zu Mama nach Hause kommst, und sie probiert irgendein neues Rezept, das schmeckt trotzdem ein bisschen nach einem alten Braten von Mama, weißt du? Ja. Und das vergeht wahrscheinlich nicht, muss auch nicht vergehen. Ich finde es auch ehrlich gesagt glaub nicht störend, wenn ihr das mit so einer offenen Attitüde angeht, so nach dem Motto, wir sind jetzt hier nicht ein, so eine Art Club, zur Club, wo sich nur Russen treffen, um Russisch zu sprechen oder russische Brettspiele zu spielen. Was ja auch nicht schlecht wäre. Was jetzt nicht schlecht wäre, aber eine Idee eines Kulturzentrums entspricht es natürlich mehr, das Ganze nach außen zu öffnen. Aber trotzdem hat es dieses gewisse, diesen Markenzeichen, diesen russischen Akzent in dem Ganzen. Finde ich überhaupt nicht verkehrt irgendwie. Aber das ist so das russisches Theater waren wir gerade. Genau. Hat ja sehr gut gepasst mit Untertiteln. Und erzählt mal, wie funktioniert das? Ich wollte nur noch dazu sagen, der Hörer kann es zwar nicht sehen, aber ich habe noch ein bisschen Schminke im Gesicht. Heute haben wir für kleine Kinder oder halt für Kinder allgemein ein Wintermärchen gespielt. Das ist so auch immersives Theater, worüber wir dann etwas später sprechen werden. Die Mehrheit der Kinder war russischsprachig, wie deren Eltern. Ich glaube, es war nur ein einziges Kind, der deutsche Hintergrund hat. Aber das Stück oder dieses Märchen haben wir komplett auf Deutsch gespielt, obwohl wir zum größten Teil, außer, glaube ich, Sigi Beckerle, der einzige, der deutschsprachig, der Muttersprachler ist, ja. Und es hat Spaß gemacht, auch Kinder, wie gesagt, obwohl sie mehr vielleicht... Obwohl Kinder nerven, ne? Obwohl Kinder... Mal Hand aufs Herz, kann eigentlich keiner ertragen, wenn man nicht wirklich selber welche hat. Ja. Ich glaube... Auch eigene Kinder sind ziemlich scheiße, muss man mal so sagen. Sprichst du aus Erfahrung? Ja. Nein. Nein, was... Was wolltest du gerade noch sagen? Ich wollte nur sagen, dass das genau dieses Moment, dass die Kinder ab und zu nerven, ist wahrscheinlich dadurch, dass wir Deutsch gespielt haben, hat die Kinder ein bisschen organisiert. Und die haben nicht so genervt. Die meinen es ernst, wenn sie schon Deutsch sprechen. Ihr habt auf Deutsch gespielt. Ja. Und die Kinder haben dann quasi auch eine gewisse... Teil ihrer Konzentration darauf richten müssen, dass quasi, weil nicht alle da Muttersprachler waren dann wahrscheinlich. Nicht alle Muttersprachler, aber die Kinder lernen schnell und ich denke, die sprechen sogar besser als ihr vielleicht. Ja. Also das ist kein Problem und das ist quasi bei euch so das habe ich vorhin schon rausgehört, das ist bei euch so der Anspruch, es sollten für beide Sprachen was dabei sein oder sollte alles irgendwie beide verständlich sein, was ihr macht? Wie geht ihr daran? Na, unser letztes Stück Rabbits Schmäbits, die komplett im Artischocken entstanden ist. Genau, die komplett im Artischocken entstanden ist und eigentlich in diesem Raum geprobt und entwickelt, also wie gesagt entstanden ist und das wird in 6 Sprachen gespielt. Wow. Aber natürlich nicht für das Südstadtpublikum, weil es nicht nur. Aber darüber können wir beim nächsten Mal sprechen, in der nächsten Sendung. Ja, aber welche Sprachen und warum? Es waren 6 Sprachen, und zwar Deutsch, Englisch, Russisch, Ukrainisch, Arabisch, Hebräisch. Der Hintergrund... Das Stück ist nach den Kurzerzählungen von einem modernen und sehr populären israelischen Autor Edgar Keret entstanden. Wir haben das Stück sozusagen selbst geschrieben. Das hat eine Regisseurin aus Berlin, unsere ehemalige aus dem russischen Theater, die Maria Scharkova, mit uns auf die Bühne gebracht. Und das Stück, in dem Stück geht's einfach darum, dass um einen modernen Babylon und um die Kontroversen, die uns tagtäglich sozusagen auf dem Weg begleiten, obwohl der Weg bei jedem gleich ist und der vor allem das Ende des Weges jedem genauso klar ist und ob die Sprache dafür nur ein Instrument ist, um Gemeinsamkeiten zu finden oder im Gegenteil, um jemanden abzuwehren, war eben sozusagen dieser Versuch. das Stück so zu gestalten, wie wir das gemacht haben. Das wird aber mit den deutschen Untertiteln gemacht. Das heißt, jeder kommt sozusagen auf die Bedeutung. Und ja, wie gesagt, das ist auch sozusagen von den vielen Babys des Artischockens ist das zum Beispiel ein Beispiel. Damit haben wir jetzt vor kurzem auch in Berlin aufgetreten, beim Fest, bei Ruberoth Festival. Genau, und da mussten wir uns überlegen, wie wir das dort alles platzieren, auf der Bühne in Berlin, weil, wie gesagt, das Stück ist auf der Artischocken-Bühne entstanden, auch dafür gedacht und alles war so maßgeschneidert dekoriert. Und als wir dann nach Berlin kamen und die Bühne gesehen haben, dachten wir, okay, da müssen wir uns was überlegen. War es zu groß oder zu klein? Eher zu klein. Anders. Zu klein wäre nicht immer. Weil wir haben da Projektionen, zwei Leinwände, genau gesagt drei, weil mit Untertiteln. Und da braucht man schon Platz. Und Artischocken bietet so viel Platz, in die Länge zumindest. Ich möchte mal kurz feststellen, weil ich mir noch nicht ganz vorstellen kann, mit Untertiteln zu arbeiten. Wie findet es statt? Ihr habt einen Beamer dabei? Ja, wir haben einen Beamer dabei. Okay. Und es wird synchron projiziert, also auf die Wand. Das heißt, der Zuschauer kann das quasi synchron zum Geschehen auf der Bühne mitlesen. Und seid ihr einfach sehr gut, also ihr spielt auch selber. Genau, ne? Ja. Seid ihr extrem gut im Timing oder sitzt da einer am Teleprompter und rollt mit dem Finger mit? Da sitzt einer und rollt mit dem Finger mit. Und wenn man jetzt, weil ich habe auch im November in der Theaterproduktion mitgewirkt, da hatten wir mit so Texttafeln im Dialog, also wir haben uns mit der Leinwand unterhalten und wir mussten überlegen, wenn man jetzt eine Zeile nur vergisst oder nur irgendwie ein Detail und der andere Spieler muss darauf eingehen und muss es irgendwie so schön machen, dass es der Zuschauer bestenfalls nicht mitbekommt und das Ganze immer noch trotzdem dem Sinn entspricht, oder in dem das Ganze gemacht wurde. Ist es eine große Schwierigkeit da mit dem Untertitel und mit dem ganzen? Das ist eigentlich keine große Schwierigkeit, okay. Weil der Vorteil ist, dass der Zuschauer eigentlich von vornherein nicht weiß, wie das Stück ablaufen soll oder was der sagen soll oder wie. Okay, und weil er kein Hebräisch versteht, ist es auch wurscht, was ihr sagt. Wir haben zwar fleißig gelernt und natürlich Fachleute gefragt, wie man das ausspricht, also die Muttersprachler. Aber ihr sprecht dann wirklich Hebräisch auf der Bühne? Ja. Auf der Bühne sprechen wir Hebräisch, Arabisch, Ukrainisch, okay. Aber das Schönste war, dass unsere Regisseurin die Sprachen unter uns, unter den fünf Schauspielern so aufgeteilt hat, dass keiner seine eigene Muttersprache sozusagen sprechen dürfte. Ja. Also wir hatten einen Kollegen, der Leo, der kommt aus Kasachstan, spricht, seine Muttersprache ist Russisch, aber er durfte einen langen Monolog auf Ukrainisch halten. Und das war für ihn eine Herausforderung. Ist das... Oh Gott, jetzt werde ich mich wahrscheinlich outen als völliger Nichtswisser, aber sind es stark unterschiedliche Sprachen, Ukrainisch und Russisch? Es ist ein gewisser Unterschied, also es ist ein großer Unterschied jetzt. Nicht, Ukrainer bitte nicht sauser. Es gibt einen Unterschied. Die Russen verstehen selten Ukrainer. Also vor allem, wenn Ukrainer untereinander schnell sprechen, dann hat der Russe da gleich... Okay, aber man versteht schon, worum es geht. Es sind die gleichen Sprachfamilien, aber... Es hat schon auf jeden Fall viele slawische Sprachen. Das ist ein bisschen, ich sag mal so, wenn du einem Taxifahrer auf Ukrainisch sagst, wo du hin willst, wird er dich... als nur zwei Hausnummern falsch abliefern. Vielleicht, ja, genau. Also die höchstwahrscheinlich bringt er dich wenigstens auf die Straße, wo du hin willst. Ja. Wenn du quasi dasselbe Spielchen mit Arabisch spielst, dann wirst du vielleicht mehr Probleme dann haben. Ist wo ganz anders. Okay. Ja, auf jeden Fall hört sich das, was ihr da macht in dem Theater, sehr ambitioniert und sehr experimentierfreudig an. Also ihr versucht schon irgendwie, das kommt mir zumindest so vor, so ein bisschen Grenzen zu sprengen. Auch dieser Begriff immersives Theater, was da bei euch immer wieder auftaucht, das, wo ich auch gerne nochmal fragen würde, was genau ihr euch darunter vorstellt. Aber es hört sich so an, als ob ihr gerne mal ein wenig ausprobiert und ein wenig euch nichts zu viel ist. Genau, richtig. So ist es. Ich sage nur zwei Worte dazu. Wir sind als Theatergruppe im Jahre 2000 entstanden. Wir haben wirklich unter der Regie von unserem Meister sozusagen eine klassische Stanislavski-Theaterschule sozusagen mitbekommen und damit auch mehrere Projekte gemacht. Und dann irgendwann mal ist wirklich diese Lust nach was anderem entstanden. Und wir haben schon Drei Groschen Oper als Klounade gespielt und die klassischen russischen Stücke als Pantomime, und jetzt sind wir am Wo nächsten. Ich das kurz dazu sagen muss, es hat alles klassisch angefangen, das heißt mit Text und Wort. Ja, ja. Aber dann floss es sich transformiert. Genau. Ja. Das kann man ja gut mit der Kunst vergleichen, wenn man klassisch anfängt und dann so langsam immer moderner wird. Aha. Was würdet ihr irgendwie sagen, was macht Andi? Euer... Ja? Merkst du mal kurz, was du sagen willst zum Festen in Musik? Ich wollte jetzt einen Kaffee holen. Achso, schreib die Frage unbedingt auf. Ich fand sie gut. Ich glaube, die ist auch sehr gut. Und dann muss auch der dufte Witz gefahren werden. Ich möchte sie unbedingt hören, die Frage. Aber erst nach dem Kaffee. Können wir das machen? Ja. Das wäre geil. Super. Wenn mein Co-Moderator sich das wünscht. Moment. Magst du Milch und Zucker? Ja. Okay, dann kriegst du auch einen. Danke. Ihr wolltet keinen, oder? Ein doch. Ein Espresso. Umweltverschmutzung. Hamburg City ist ein ernstes Thema. Und ich bin ein ernster Mensch. That's right. Bei sowas macht man keine Späße. Nein, nein, nein, nein, Umweltverschmutzung nehm ich selbst in die Hand. Ich kack euch aufs Bio-Obst im Supermarkt. Wir sind ganz schön mal wieder, haben uns ganz schön verquatscht. Dann möchte ich jetzt zu der neu eingeführten Kategorie der Dufte Witz übergehen. Immer um halb. Am ersten Freitag im Monat gibt es den duften Witz natürlich, und ich lese zufällig ausgewählte, auserlesene Witze aus dem Witzebuch von 1960 vor. Und der Zufallswitz diesen Monat lautet: Mensch, sagt Paul, hast du den tollen Wagen gesehen? Das war ein Cadillac. Irrtum, das war ein Opel, meinte Emil. Du kannst es mir glauben, es war bestimmt ein Cadillac, bleibt Paul bei seiner Behauptung. Moment Pause. Dann fragt Emil: Wie schreibt man eigentlich Cadillac? Lange Pause. Ich glaube jetzt doch, dass es ein Opel war, lenkt Paul vorsichtig ein. Großartig, oder? Richtig. Immer also ein Brecher. Premium Megawitz, Alter. Ja. Wie oft passiert das? Passiert das wirklich nur einmal im Monat? Ja, genau. Ja. Okay. Also wir haben, wie viele Seiten hat das Buch? 150 rund. Ist noch ein bisschen vorgesorgt. Brauchen wir uns erstmal keine Sorgen. Ach so, aber pro Seite bloß ein Witz. Nee. Aber es gibt Illus. Illustrationen sind auch mit drin. Aber ich glaube, das reicht für nächsten Jahre Schnickschnack erstmal für einen duften Witz. Ja. Also es war ein besonders guter Witz. Ich glaube, der hat schon viel in den Schatten gestellt. Ja. Da werden sich noch Generationen von Witzeerzähler werden sich noch das Knie brechen, weil sie so sehr auf den Schenkel klopfen. So, wir müssen ein bisschen hin uns ranhalten. Wir waren vorhin stehen geblieben bei dem russischen Theater, bei dem möchte ich jetzt nochmal kurz bleiben. Ihr habt gerade erzählt, dass ihr das Stück, was ihr auf vielen Sprachen geschrieben habt. Rabbit Schmabbit, das klingt schon nach Sprachgewirr irgendwie, als ob das aus vielen Sprachen zusammengesetzt wäre, das Wort. Und ihr habt das in Berlin aufgeführt, oder? Ja. Unter anderem, auch natürlich in Artischocken und so weiter. Und wir haben jetzt vorhin schon gehört, dass eure tolle Einrichtung leider demnächst quasi erstmal zumachen muss, weil der Raum nur zur Zwischennutzung war und jetzt dann eben bald ein Einkaufshaus da rein soll. Wenn euch jetzt jemand in Berlin was anbieten würde, in der gleichen Größe, würdet ihr das machen oder seid ihr schon sehr auf Nürnberg fixiert? Ha! Oh, gute Frage. Die Frage war ein bisschen hinterlistig. Ich habe euch gesagt, die Frage ist gut. Ich glaube, in Berlin, da haben wir so gute Freunde und Mitwirkende, dass wir das sofort ja sagen würden. Oder ja. Wir können eine Filiale aufmachen. Genau. Oder eine Hälfte Franchise. Der Woche in Nürnberg. Franchise, genau. Wir haben ja bei uns auf der Tür stehen, this isn't Berlin, baby. Mhm. Und dann wäre es halt Berlin. Ja, aber was? Warum Nürnberg? Weil wir alle Nürnberger sind. Okay. Ja, aber ich glaube, Wir sind auch unter anderem kulturell ein bisschen in Nürnberg entstanden, sozusagen, also zustande gekommen sind. Nürnberg ist schon was Besonderes. Ich habe schon vor Jahren vielen Kumpels, die gejammert haben, ich muss raus aus dem Dorf und ich muss nach Berlin. Naja, die sitzen jetzt in Berlin und machen genauso nichts wie hier. Und schon damals haben wir auch gesagt, Leute, öffnet eure Augen. Es gibt schon was in Nürnberg und es gibt vieles, wenn vieles von diesem vielen auch bestehen bleiben würde. Genau das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr habt da so eine, könnt ihr jetzt besser beurteilen als ich, aber ich habe das Gefühl, ihr habt da so ein bisschen würde jetzt ein Vakuum ein bisschen entstehen, wenn ihr weg seid. Also jetzt gerade was eben russische Community angeht und was dann da Verbindung zu der normalen, nein, normalen ist falsch, aber zu der allgemein hier herrschenden Underground-Szene, würde, glaube ich, was fehlen. Dann kommt eben dazu, dass in meinen Augen, so wie ich die Szene in Nürnberg sehe, gehört ihr zu den wenigen Gruppen, die wir da was machen kulturell, die wirklich so extrem unabhängig sind von irgendwas. Also stilistisch gesehen. Stilistisch und also ich hab das Gefühl, es würde wirklich was fehlen, was eben jetzt zum Beispiel nicht unbedingt der Stadt gehört. Also, oder von der Stadt betrieben wird. Also, nicht, dass ich gegen Kultur, die die Stadt fördert, was hätte, überhaupt nicht. Und fördert es geht, die Stadt durchaus, ach so, sagen. Also ohne das würden wir natürlich nicht überleben. Ich meine, die Stadt hat durchaus bei der Miete des Raums unterstützt und auch bei der Vorbereitung vielen Veranstaltungen. Aber was man ganz ehrlich sagen muss, und Hut drunter, ganz ehrlich, wir wurden nie irgendwie in irgendeine Richtung sogar so zart geführt. Die haben gesagt, macht einfach und mal. Und ich sag jetzt unter uns, Leute, wo ich an die jeweilige Kollegen bei der Stadt, bei der, sagen wir mal, Kulturamt, nenne ich das jetzt so global, geschrieben habe, dass wir diese Neuigkeit, diese unangenehme Neuigkeit haben, habe ich als Antwort bekommen, oh shit. Mhm. Das heißt, also ihr habt auch Fans in der genau. Im Kulturbüro. Und ich finde ganz kurz und ganz wichtig, wir hören heute ab und zu so ein bisschen diese Stimmung. Es wird ein Vakuum entstehen und so weiter und so fort. Es wird natürlich kein Vakuum entstehen also einerseits dadurch, dass es doch sehr viele Künstler und Kulturschaffende, extrem unabhängige, wenn ich einfach an Studio 1 und Wacher denke und die anderen, die uns auch sehr stark unterstützen und bei denen wir auch immer in Kooperation bleiben werden, ob wir uns weiter mögen oder nicht. Wir müssen das machen, weil die Wege gehen einfach nicht auseinander. Ja. Und andererseits, es tut uns extrem leid. Das ist wirklich ein Wegnehmen von einem Zuhause, was jetzt am 30. passieren würde oder passieren wird. Entschuldige, ich kann das noch nicht verinnerlichen. Aber wir werden wenigstens jetzt noch, und ich hoffe, uns allen geht's so, wir werden nicht aufhören. Wir wollen den Begriff Artischocken jetzt nicht begraben. Wird auch weiter Artischocken heißen, auch wenn ihr woanders seid. Höchstwahrscheinlich. Aber Hand aufs Herz. Ich muss ehrlich sagen, ich mache seit 2001 Theater und so intensiv wie das vergangene Jahr kulturell dank Artischocken bei mir verlaufen ist. Also das gab's ist Wahnsinn. Nie, ja. Da gab's kann ich nur zustimmen. Auch bei uns allen, nicht nur bei mir. Ihr könntet ja in das in die Quelle einziehen. Genau, also da werden wir das immer wieder schlecht. Migrieren. Genau. Ja, aber ja. Ich denke, Kaufhof wird auch noch 7 Jahre stehen bleiben. Also wir werden immer wieder hin und zurück. Ja. Und dann, also müsst ihr euch halt umbenennen in Artig. Quelle vielleicht. Quellschocken. Ja, weil die Leute sind da sehr, sehr fix und die lernen ziemlich schnell, dass ihr das seid. Also ich glaube, da habt ihr relativ wenig Probleme, wenn ihr da euch so umnennt, wenn ihr in die Quelle geht. Jetzt sind die ganzen Künstler nämlich raus, jetzt könnt ihr wieder rein. Genau. Ja, es ist echt ein Problem momentan mit Platz. Ne? Also ich glaube, in Nürnberg auch gerade für solche Geschichten, wo jetzt jemand sagt, ich brauche jetzt günstig Platz, um irgendwas Kulturelles zu machen. Momentan wird es eng, habe ich so das Gefühl, bei den ganzen Sachen. Also das werden wir euch bestimmt bald berichten, wenn wir was Neues und Geiles gefunden haben. Nice. Aber ihr sucht noch, ne? Das heißt, wenn jetzt zufällig jemand zuhört, der sagt, oh, ich habe da so ein mitten in der Stadt ein stillgelegtes Theater. Wollte ich das nicht haben. Ich weiß schon lange nicht mehr, was ich mit der Meistersingerhalle weitermache. Ja, zum Beispiel. Genau, genau. Also dann könnt ihr gerne sich bei euch in Verbindung setzen. Ja, bitte. Sehr gerne. Und zwar in jeder Ansicht, auch wenn man über Lagerräume verfügt und so weiter. Also wir brauchen jetzt wirklich jede Art der Unterstützung. Meldet euch. Wie gesagt, Kontakt am Ende. Ja. Was wolltest du sagen? Studionummer wolltest du vorhin wissen. Ne? Sag die doch mal durch. Ja, da steht sie, oder? Ja. Ah, das macht sonst immer der Chris. Deswegen machst du das jetzt auch, bitte. Lest mal vor. Studionummer, wenn ihr... Schreibt mit. Moment, wir verlosen nämlich jetzt gleich was. Genau. Also jetzt die Nummer mitschreiben, dann anrufen. Und wenn ihr schon Blatt und Papier habt, dann sag ich gleich noch die IBAN durch. Weil die Jingle ist so lang. Sag ich lieber die IBAN durch. Nee, die Studionummer ist die 45 00666. Wenn ihr eine Idee habt oder Platz oder eine Lagerhalle. Oder wenn ihr jetzt was gewinnen wollt, denn wir verlosen jetzt zum nächsten Song. Ja, wir verlosen 2 Karten. Nice. Ihr dürft mal ansagen, was die Karten bedeuten. Darf ich auch mitmachen? Nein. Warte, ich rufe an. Ja, wir verlosen jetzt 2 Karten für ein immersives Theaterstück. Das Stück heißt Harte Marschroute. Das Stück wird noch 6-mal gespielt, bevor wir Artischocken verlassen müssen. Über das Stück reden wir gleich genauer. Wir müssen auf jeden Fall uns noch über immersives Theater unterhalten. Das teaser ich jetzt schon die ganze Zeit an. Aber apropos Artischocken und Schocken, also das passt sehr gut zum Stück. Das schockt. Ja, schockt. Ein schockendes Stück. Und noch ganz kurz, wenigstens, man weiß noch nie, man weiß noch nicht, worum es geht bei dem Stück, aber wenigstens sollte man die Termine wissen, oder? Wir spielen am 19. Am 19. Am 20. und am 21. jeweils um 19.30 Uhr und am 26., 27. und 28. Januar auch um 19.30 Uhr. Wunderbar. Ruft an, wenn ihr dieses Stück sehen wollt, in den letzten Aufführungen an dem Ort, wo dieses, in den Artischocken, die letzten Termine, die es überhaupt geben wird, erstmal. Ja. Ruft an, also 0911 45 00 und 3x6. So, jetzt machen wir Musik und ihr könnt anrufen, wenn ihr was gewinnen wollt. Und dann sprechen wir über immersives Theater, weil wir haben noch ganz wenig Zeit, um ganz viel zu sagen. Wir tanzen Jetzt müssen wir aber unbedingt über immersives Theater sprechen, weil ich frage mich immer, wenn ich das auf eurer Homepage sehe, was bedeutet das und warum war ich noch nicht da und habe mir das angeschaut. Aber erklärt mal kurz, was man sich darunter vorstellen muss. Also immersives Theater, das ist eine neue, für uns auch eine neue Theaterform. Das heißt, es gibt keine vierte Wand, die es normalerweise gibt. Das heißt, wenn du ins Theater gehst, dann sitzt du in einem Sessel meistens und schaust dir das Geschehen auf der Bühne an. Und hier ist es nicht der Fall. Das heißt, du kommst rein und du bist mittendrin, also live mit dabei und du sitzt nicht, du bist ständig unterwegs, schaust. Du musst laufen, ach, genau, sportlich. Wenn du nicht willst, dann kannst du auch sitzen bleiben. Kann man das Geschehen auf der Bühne dann beeinflussen? Es gibt keine Bühne. Es gibt unterschiedliche Locations, je nachdem, wie die Location ist. Also unterschiedliche Räume. In diese Räume kannst du rein oder Locations halt. Und du kannst das Geschehen anschauen. Du kannst bestimmten Personen folgen, wenn du es möchtest. Das heißt, die Schauspieler wechseln die Locations. Du kannst so nah rangehen, wie du möchtest. Du kannst dir alles genau anschauen. Du darfst nur die Schauspieler nicht anfassen. Das alles andere darfst du anfassen und so dich so benehmen, wie du willst. Kannst auch quasi die Schauspieler beschimpfen und schauen, was passiert. Wenn das dein Ziel ist, dann ja. Einmischen ist nicht gestattet. Naja, also du kannst dich, Hauptsache du mischst dich jetzt nicht aggressiv rein, also ja. Du kannst schon kommentieren oder irgendwie. Aber es ist schon so drauf ausgerichtet, dass man auch was äußern kann oder so, dass man, oder es soll es dann eher so gedacht. Du kannst dich in das Geschehen nicht einmischen, das ist eigentlich das Interessante daran, das heißt du bist quasi mittendrin und live mit dabei, aber du kannst nicht aktiv in dem Sinne, du kannst im Geschehen. Naja, kann man das nicht. Das ist, sagen wir mal, der Unterschied mit zum Beispiel mit einem Impro-Theater oder Forumstheater, ist, dass du wirklich, das ist wie im Traum, wo du zwar mitläufst und alles machen willst, aber du kannst das nicht beeinflussen. Genau. Und das ist das Ding und das noch Interessante, was dabei passiert, es gibt keinen roten Faden. Du weißt nie und du wirst nie wenigstens in einem Durchlauf, in einem Stück alle Stränge, alle Handlungsstränge aber es gibt Handlungsstränge. Natürlich. Das heißt, es wird eine Geschichte erzählt. Natürlich, es wird eine Geschichte erzählt. Es werden mehrere Geschichten erzählt, ja, würde ich sagen. Das kommt mir. Das ist total schade, dass wir jetzt erst darüber reden, weil es ist so unfassbar interessant, was du da gerade erzählst. Ich habe so viele Fragen eigentlich. Also probt ihr dann 5 verschiedene Stücke, die alle in 5 verschiedenen Räumen aufgeführt werden? Und 14, wenn mich nichts täuscht. 14 sind es. 14 Stücke, die gleichzeitig abgespielt werden. Und man kann da reinhoppen und wieder raus und wie auf Shuttle-Party so hier mal und was mitnehmen. Und also was auch sehr interessant ist, es gibt mehrere Durchläufe. Das heißt, die Handlung, die passiert nicht nur einmal, die passiert mehrmals. Und du als Zuschauer kannst quasi versuchen, wenigstens mehrere. Entweder die Person oder den Protagonisten, den du dir ausgewählt hast, noch einmal von vornherein beobachten oder zu switchen und den anderen zu checken oder die andere. Okay. Das heißt eben, es gibt unterschiedliche Formen, wie man so begehbare oder immersive Stücke anguckt. Und sagen wir mal, das was zu meisten Sinn macht, so gesehen, ist natürlich eben sich eine Figur auszuwählen und von Anfang an versuchen, den zu begleiten, weil dann checkst du auch, dass das nicht nur ein chaotisches Miteinander ist, sondern dass, wie auf der Straße, dass jeder, der vorbeiläuft, eigentlich sein Ziel hat und seine Geschichte hat. Was auch sehr interessant ist, dass dieses Theaterstück, also die harte Marschroute, also die Entstehungsgeschichte von diesem Stück, die zeigt eigentlich das, was Artischocken ist. Es ist eine Community, das ist ein Zusammenspiel von mehreren Schauspielergruppen oder einzelnen freien Schauspielern, nicht nur Schauspielern, sondern auch Musikern, auch Künstlern und so weiter und so fort, weil das ist ein wirklich buntes Haufen, der in 3 Wochen, im Oktober, wenn mich nichts täuscht, dieses Stück sozusagen gemacht hat, unter der Regie von einer Moskauer Regisseurin, die Viktoria Narachsa, die uns das und der Choreografin, die Anna Melnik, die haben sozusagen dieses Know-how gebracht und wir haben die Schauspieler vom Russischen Theater Nürnberg, vom Impro-Theater, von unterschiedlichsten Ecken eigentlich des Theaters grundsätzlich in Nürnberg. Und wie gesagt, das unterstützt natürlich unseren Gedanken, dass wir eigentlich eben diese Community, dieses bunte Haufen zusammengebaut haben. Ja. Das ist echt der Knaller. Ja. Aber was leider nur noch wenige Termine, wenn man sich diesen alle, da gehen wir nahe, oder? Da gehen wir nahe. Da seid ihr herzlich eingeladen. 6-mal. Und man muss auch sagen, also ihr seht jetzt nicht so aus wie 18-Jährige, aber wir würden auch noch extra sagen, dass wir dieses Stück, weil das Stück sehr hart ist, nicht den Personen unter 18 Jahren und den Personen mit Herzenkrankheiten. Also okay, kein also Stück für die ganze Familie. Ich werde jetzt für eine gesunde erwachsene Familie. Ja. Ich werde jetzt kommen die ganzen 16-Jährigen angerannt, weil alles, was nach verbotenen Dingen klingt, so, boah, erst ab 18, dann gehe ich aber so rein, ey, und ich nehme meine Freundin mit. Und dann zeige ich ihr, was für ein harter Bursche ich bin. Nee, aber Andi, da gehen wir rein. Ja, ich würde mich würd schon interessieren, muss ich sagen. Ich ärgere mich auch immer wieder, dass ich noch nicht da war. Aber das kann man jetzt noch machen. Das kann man und die ganzen 6 Male machen. Genau, also das war das, was ihr quasi jetzt nochmal für alle empfehlen würdet, diese 6 Termine. Oder gibt es noch irgendwelche anderen Veranstaltungen, die ihr gerne noch bewerben wollt? Dann ihr seid solche Penner, wieso kommt ihr jetzt erst damit? Ohne Scheiß. Das ohne ist Scheiß. Von beidem nicht das erste Mal, wo wir hier beim Radio sind. Was mache ich mit meinem Leben, ey? Sucht uns einen Aber ihr Raum. Habt ja versprochen, ihr hört nicht auf. Insofern nicht kann man auf. Damit rechnen, dass das wir irgendwie sind. Vielleicht sogar noch besser weitergeht. Irgendwie. Also zum Beispiel am Sonntag, also diesen Sonntag, da findet die ultimative Smooth Sunday Party statt. Die Techno After Party. Genau, das ist auch etwas Außergewöhnliches in Nürnberg. Inzwischen renommiert. Das ist wieder von, wie schon erwähnt, von unserem langjährigen Partner Wache Kandelaki organisiert, der auch als Studio 1 im Z-Bau bekannt ist und unter unzähligen vielen anderen Künstlernamen. Und, Katze Schrödinger. Genau. Und genau, das ist die wirklich ultimative After-After-Techno-Party. Also die besten House und Deep Grooves. Der Eintritt ist, das Ganze beginnt um 17 Uhr, geht bis ca. 23 Uhr und der Eintritt kostet nur 5 Euro. Genau, dann haben wir am Donnerstag, den 12. Artischocke Jam. Den letzten Jam. Den letzten Jam. Wir werden jetzt wirklich so die ultimativsten, weil das sind sozusagen die letzten Veranstaltungen in diesem Location. Ja. Genau. In dieser Location. Also alle, die irgendwie ein Instrument spielen, kommt und das immersives Jam-Session. Oh, ne. Genau. Gibt's noch so eine fette Abrissparty? Wahrscheinlich, das hoffen oder? Wir doch. So. Wir werden gucken, ob man uns nach dem 29. vielleicht ausnahmsweise doch noch vielleicht ein paar Täckchen gibt, damit wir die ganzen Sachen noch liefern und abreißen müssen können. Aber ich sag mal so, am 29. spielen wir das zum letzten Mal die Marschroute und theoretisch in 20 Stunden müssen wir alles fertig kriegen und alles abgerissen. Abgerissen nicht. So, das wird auch ein schöner Schlusspointe. Wir haben ab 18. Wir machen jetzt alles kaputt. Genau, wir haben auch nur damit wir vollständig sind, ich sage nur zwei Worte, wir haben auch noch am 13. den Impro-Theater-Match, was bei uns auch im letzten Jahr regelmäßig passiert ist. Und wir haben noch am 14. und 15. eine Aufführung von Kakuze Theater aus Katzwang, was ganz anders, sagen wir mal, Schlammschlacht heißt das Stück, das wurde bei uns schon mal aufgeführt. Das sind sozusagen, das ist unser Abschlussprogramm jetzt im Moment. Gutes Stichwort, oder? Ja. Gutes Stichwort. Abschlussprogramm. Wo kann man sich bei euch melden, wenn man Raum für euch hat? Genau, Internet ist bleibt immer noch die Rettung. Unsere Seite, nicht nur... Oh, ein Telefonanruf. Das könnt ihr machen. Ihr könnt, redet mal weiter. Wenn ihr keinen Raum findet, könnt ihr ins Internet ziehen. Also genau, das werden wir auch probieren. Das habe ich übrigens auch vor kurzem gehört. Theater aus dem Internet. Genau. Also www.artischocken-nürnberg.de. Wir sind auch auf Facebook vertreten, artischocken.nürnberg, auch Instagram artischocken-nbg. Und auf der Internetseite, da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Facebook, also wie gesagt. Also wir suchen jetzt gerade nach einem Hashtag, der ultimativ für unsere Rettungsaktion gelten wird. Demnächst wird es bekannt gegeben. Okay. Wir sind so kreativ, dahin, dass wir uns nicht einigen können. Und bis dahin können. Sind wir Artischocken. Okay, super. Ich übernehme mal schnell das Ruder und bedanke mich bei euch ganz herzlich dafür, dass ihr da wart und für die ganze Arbeit, die ihr für die Nürnberger Subkultur geleistet habt in den letzten Jahren und noch leisten werdet, hoffentlich in den nächsten Jahren. Lasst uns unbedingt hören, wenn ihr was gefunden habt, und dann werden wir das auf diesem Kanal auf jeden Fall äußern. Dankeschön. Danke euch. Danke. Danke. Ich habe die ganze Abmoderation vergessen, vertelefoniert. Habe ich schon gemacht. Der José ist da. José ist da. Okay. Danke. Tschüss, ne? Vergesst nicht, Kultur kann so schön einfach sein. Ja. Wenn es nicht so kompliziert wäre. Und für die Wand abreisen. Genau. Das ist quasi ein schönes Hashtag. Das ist ein schöner Schluss. So. Zusammenbleiben. Zusammenbleiben. Gut. Freunde bleiben. Moment. Hallo Schnickschnackianer. Das war unsere Sendung Schnickschnack. Das lustige Magazin aus der Metropolregion Nürnberg. Heisa, was war das wieder für ein Monat? Schaltet doch auch das nächste Mal ein. Immer am ersten Freitag im Monat von 18 bis 19 Uhr. Oder als Podcast, wie jetzt eben hier, abonnierbar auf iTunes. Da auch gern, wenn ihr... Ich habe gehört, das ist ganz toll. Also dann, man euphorisiert sich quasi unglaublich, wenn man da schreibt, wie einem der Podcast gefällt. Also, habe ich gehört. Ja, ansonsten, wenn ihr euch das antun wollt, könnt ihr mir auf Twitter folgern. Mein Handle da ist @zack_und_weg. Ja, sei erstmal alles gesagt. Wir hören uns vielleicht nächsten Monat dann. Ne? Also, tschüss.